Deutschlandfunk Kultur Feature. I, Nelson Rodesasa Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. Will you please raise your right hand and say, so help me God. So help me God. Am 10. Mai 1994 wird in Pretoria der erste schwarze Präsident in der Geschichte Südafrikas vereidigt. Majestäten, Präsidenten und hochrangige Politiker aus der ganzen Welt sind anwesend, als der ehemalige Freiheitskämpfer Nelson Mandela seine Landsleute auffordert, am Aufbau einer neuen, geeinten Nation mitzuwirken. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Let freedom reign. God bless Africa. Nelson Mandela, vom Freiheitskämpfer zum Friedensstifter. Ein Feature von Ursula Voss. Am 21. März 1960 herrscht in Sharpeville, einem Township im südlichen Transvaal, Aufbruchstimmung. Um 10 Uhr morgens marschieren etwa 5000 Demonstranten in Richtung Polizeiwache. Der Protest richtet sich gegen die verhassten Passgesetze, die seit dem Ende der 40er Jahre das Leben der schwarzen und farbigen Bevölkerung in Südafrika streng limitieren. Zur Aktion aufgerufen hat der Pan-Africanist Congress, PAC, damals eine radikale Splittergruppe unter den Apartheid-Gegnern. Ich saß auf einem Baum in unmittelbarer Nähe zur Wache. Von da oben hatte ich einen sehr guten Überblick. Mir fiel auf, dass immer mehr Polizisten auf dem Gelände eintrafen. Um die Mittagszeit waren es meiner Schätzung nach schon über 300. Erinnerungen des Pressefotografen Alex Hampton. Und dann kamen auch noch 5 gepanzerte Einsatzwagen. Die Demonstranten waren unbewaffnet. Jedenfalls, soweit ich das sehen konnte. Sie trugen nicht einmal Speere, Knüppel oder Äxte bei sich. Die sonst üblichen, traditionellen Waffen. Plötzlich fallen Schüsse. Angeblich eine nervöse Reaktion auf Steinewerfer aus den Reihen der Demonstranten. Es gab da so ein Gerangel an einem der seitlichen Eingänge zur Wache. Und dann wurde nur noch geschossen. Dutzende Polizisten feuerten in die Menge. Als die ersten Menschen umfielen, brach Panik aus. Die Demonstranten flohen. Aber die Polizei machte weiter. 69 Menschen werden an diesem Tag in Sharpeville erschossen. Fast 200 zum Teil schwer verletzt. Es hagelt internationale Proteste. Selbst britische Delegierte unterstützen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution, in der die südafrikanische Rassenpolitik scharf verurteilt wird. Der African National Congress, kurz ANC, Südafrikas traditionsreichste Anti-Apartheid-Organisation, nutzt die internationale Welle der Empörung. Die Führung proklamiert den 28. März zum Tag der landesweiten Trauer. Schwarze und Farbige sollen der Arbeit fernbleiben und ihre Pässe verbrennen. Aufgrund der landesweit andauernden Unruhen verhängt die Regierung verwirrt das Kriegsrecht. ANC und PAC werden verboten. Eine nie dagewesene Verhaftungswelle setzt ein. Auch Nelson Mandela wird festgenommen, nicht zum ersten Mal. Seit seiner Wahl in das Exekutivkomitee des African National Congress im Jahr 1950 steht der Anti-Apartheid-Aktivist Mandela unter ständiger Beobachtung der Sicherheitsorgane. Und er gibt genügend Anlass zum Eingreifen. 30. Juli 1952. Haftbefehl wegen Verletzung des Gesetzes zur Unterdrückung des Kommunismus. 3. September 1953. Verhaftung in Vilnius, Oranje-Freistaat. März 1956. Verlängerung der Bannbestimmungen. Rechtsanwalt Nelson Mandela wird für die Dauer von 5 Jahren verboten, den Großraum Johannesburg zu verlassen. Für den gleichen Zeitraum gilt auch weiterhin das Verbot der Teilnahme an Versammlungen. Am 5. Dezember 1956, unmittelbar nach Sonnenaufgang, weckte mich lautes Klopfen. Kein Nachbar oder Freund klopft jemals auf so fordernde Weise. Und ich wusste sofort, dass es die Sicherheitspolizei war. Als ich einen Blick auf den Haftbefehl warf, sprangen mich die Worte an: Horverograd, Hochverrat. Nach Meinung der Sicherheitskräfte gehört Mandela zu den geistigen Brandstiftern der sogenannten Freiheitscharta, die im Juni 1956 bei einem Volkskongress verabschiedet worden war. Monate später wird gegen 105 Afrikaner, 21 Inder, 23 Weiße und 7 Farbige Anklage wegen Hochverrats erhoben. Der konkrete Vorwurf lautet: Planung eines gewaltsamen Umsturzes mit dem Ziel, einen kommunistischen Staat zu errichten. In diesem Hochverratsprozess, dem Treason Trial, der sich über fast 5 Jahre hinziehen wird, beeindruckt Mandela die Zuhörer und sogar die Richter mit seiner geschmeidigen Verteidigungstaktik. Vor allem, wenn es um die Gewaltfrage geht. Er hat diese Haltung, er hat diese eingebaute Macht. Erklärt Dennis Goldberg, einer der Mitangeklagten im Rivonia-Prozess 1964. Es ist eine Autorität, was kommt von seinem einen Gefühl von seiner Würde als Mensch und als Führer von seinen Menschen. Es ist eingeboren, ein eingeborener Talent. Noch einer schwärmt von Mandelas Führungsqualitäten. Ahmed Mohamed Kathrada, langjähriger Weggenosse. Well, I learned many things from him. What a leader means. Als junger Mann lernt der aus einer indischen Familie stammende Kathrada den 11 Jahre älteren Rechtsanwalt kennen. Auch er gehört zu den Angeklagten im Rivonia-Prozess. Auch er wird zu lebenslanger Haft verurteilt, teilt den Gefängnisalltag mit Mandela auf Robben Island. And when we became engaged in politics together, I learned even more from him. Kati, wie Kathrada von Freunden genannt wird, ist bis heute beeindruckt von Mandelas Mut. Courage is a very important thing in him. Well, I can give you many examples of courage. And the spirit of sacrifice. Es gibt viele Beispiele für seinen Mut und seine Opferbereitschaft. Während der Missachtungskampagne opferte er seine Arbeitszeit als Rechtsanwalt. Und in den 60ern, als der Kampf härter wurde und der African National Congress beschlossen hatte, den bewaffneten Kampf aufzunehmen, da gab er seine Kanzlei auf. Er opferte sein Familienleben und seinen Beruf, um vom Untergrund aus weiterzuwirken. Das erforderte Mut und Opferbereitschaft. Er war ja gerade erst 3 Jahre verheiratet und sagte dann der Familie und dem Beruf goodbye, um seine politische Arbeit im Untergrund fortzusetzen. Am 29. März 1961 taucht Mandela unter. Es ist der Tag, an dem das Urteil im Hochverratsprozess gesprochen wird. Freispruch für alle Angeklagten. Die Nacht verbringt der inzwischen auch international bekannte 43-jährige Anwalt irgendwo in Johannesburg, bei weißen Freunden. Dort ist er sicher. Bereits am Abend zuvor hat er sich von seiner Familie verabschiedet. Ich wurde ein Wesen der Nacht. Tagsüber blieb ich in meinem Unterschlupf. Wenn es dunkel wurde, begann die Arbeit. Ich hielt mich in leeren Wohnungen auf, in Häusern, überall, wo ich allein sein konnte und nicht auffiel. Die Einsamkeit machte mir nicht so viel aus. Ich brauchte sie, um nachdenken und planen zu können. Aber zu viel Einsamkeit ist nicht gut. Ich sehnte mich schrecklich nach meiner Frau und meiner Familie. Mandela ist mit seiner zweiten Ehefrau Winnie, die er 1958 geheiratet hat, recht glücklich. Als er 1961 vom ANC in den Untergrund geschickt wird, ist seine Tochter Senani 3 Jahre alt und Sinziswe lernt gerade laufen. Während die Weiße Nation sich auf einen der wichtigsten Tage in der jüngeren Geschichte Südafrikas vorbereitet, am 31. Mai 1961 soll die vom Commonwealth unabhängige Republik Südafrika proklamiert werden, reist Mandela in wechselnden Verkleidungen durch das Land, um eine Stay-at-Home-Aktion zu organisieren. Sie soll vom 29. bis 31. Mai dauern. Anlass für den Protest ist die Forderung nach einer Nationalversammlung, bei der eine Konstitution für ein demokratisches Südafrika erarbeitet werden soll. Die Reaktion der Regierung war furchtbar, erinnert sich Fotoreporter Alex Hampton. Überall an den Ein- und Ausfahrten zu den Townships waren Soldaten stationiert. Panzer patrouillierten durch die Straßen und Hubschrauber kontrollierten die Lage aus der Luft. Jede kleine Menschenansammlung wurde aufgelöst. Es war fast wie im Krieg. Und irgendwie lebte man auch als Fotograf ziemlich gefährlich. Die Jungs von der Armee wollten eigentlich nie, dass man sie fotografierte. Und den Polizisten war es egal, auf wen sie eindroschen. Am 30. Mai trifft sich Mandela, der von der Polizei gesucht wird, an einem geheimen Ort mit der in- und ausländischen Presse. Wieder erklärt er den Journalisten, worum es dem ANC bei solchen Kampagnen geht. Um politische Unabhängigkeit und das allgemeine Wahlrecht. The Africans require, want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. Do you see Africans being able to... Glauben Sie, dass Afrikaner in der Lage sein werden, sich in diesem Land zu entwickeln, ohne dass die Europäer vertrieben werden? We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Das harmlos beginnende Pressegespräch endet mit einem Paukenschlag. Mandela weist zunächst noch einmal auf die brutalen Maßnahmen der Regierung hin, anlässlich der Stay-at-Home-Kampagne, und deutet dann an, dass die Zeit des passiven Widerstands bald vorbei sein könnte. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay-at-home, whether the methods which we have applied so far are adequate. Mandela wagt mit dieser Äußerung viel. Denn die offizielle Politik des ANC heißt nach wie vor Gewaltlosigkeit. Aber manchmal muss man mit einer Idee an die Öffentlichkeit gehen, um eine widerstrebende Organisation in die gewünschte Richtung zu drängen. Nur durch Leiden, Opfer und militante Tat kann Freiheit erreicht werden. Der Kampf ist mein Leben. Ich werde bis zum Ende meiner Tage für die Freiheit kämpfen. Zu diesem Zeitpunkt ist es beschlossene Sache, dass eine vom ANC unabhängige militärische Einheit, der Umkhonto weSizwe, Speer der Nation, den Kampf gegen den Apartheidstaat aufnehmen soll. Ich erinnere mich noch, habe ich Nelson Mandela gefragt. Was ist das Ziel von diesem bewaffneten Kampf? Hat er gesagt, Freiheit. Ja, aber was bedeutet Freiheit? Gleiche politische Rechte, insbesondere die Wahlrecht. Ja, aber was ist gleiche Rechte? Ein Person, ein Wahl? Ja, aber wenn es nicht möglich ist, sagt er dann, schauen wir, was wir machen können. Da müssen wir immer ein bisschen flexibel sein. Dennis Goldberg, damals Mitglied im Congress for Democrats, dem Sammelbecken weißer Kommunisten, gehört zu den Mitbegründern von Umkhonto weSizwe, kurz MK. Als exeminierter Bauingenieur ist er den Theoretikern der Revolution hochwillkommen. Statt Brunnen zu bauen, bastelt er Bomben. Unsere Ziele in unserem bewaffneten Kampf beim Anfang war niemals Menschen zum Töten und zu verletzen. Nur gegen Zeichen von Regierungsunterdrückung von Apartheid selbst. Gebäude, Polizei, Wachthäuser und so weiter. Amanda! In Afrika! Am 16. Dezember 1961 erfährt die Öffentlichkeit zum ersten Mal von der Gründung des MK. Am gleichen Tag explodieren Bomben in Kraftwerken und Regierungsbüros. Zum Jahresende registriert die Polizei weitere Sabotageakte. Kurz danach geht Mandela, ausgestattet mit einem falschen Pass, auf Reisen. 6 Monate lang besucht er afrikanische Staaten, um für Sympathien und Unterstützung für den bewaffneten Kampf zu werben. Er lässt sich in Äthiopien militärisch ausbilden und genießt in London 10 Tage lang, wenn auch im Untergrund, den British Way of Life and Democratic Thinking. Anfang August 1962 kehrt er nach Südafrika zurück, fährt in der Rolle des Chauffeurs eines bekannten Theatermannes einige Tage durchs Land, wird am 5. August entdeckt, verhaftet und steht am 15. Oktober erneut vor Gericht. Als ich an jenem Montagmorgen den Gerichtssaal betrat, trug ich statt Anzug und Krawatte das traditionelle Leopardenfell der Kosa. Auf meinem Rücken trug ich buchstäblich die Geschichte, die Kultur und das Vermächtnis meines Volkes. Wenn man ihn kennt, der ist tatsächlich ein, ich möchte nicht sagen Führerfigur, aber ein Leiter, ein Mensch, der wirklich die Übersicht hat, der Strategie und nicht nur Taktik versteht und der auch Menschen versteht, der weiß, wie man mit Menschen umgeht. Neville Alexander, Mitgefangener auf Robben Island, ist heute Professor an der Universität in Kapstadt. Und der tolerant ist, der stolz ist, also in sich sehr stabil und sich so mit dem Kampf identifiziert hat, dass er tatsächlich in jeder Geste, in jeder Bewegung, in jeder Darstellung, die er unternahm, für diesen Kampf sprechen konnte. An jenem Tag hatte ich das Gefühl, die Verkörperung des afrikanischen Nationalismus zu sein. Erbe der schwierigen, doch edlen Vergangenheit Afrikas und seiner ungewissen Zukunft. Nelson Mandela, ein afrikanischer Nationalist. Liegen die Wurzeln seines Sendungsbewusstseins in der Transkei, wo er zwischen grünen Hügeln, Schaf- und Rinderherden aufwuchs? 9 Jahre lebte er im Kraal seiner Mutter in Kuno. Danach in der königlichen Residenz des Tembo-Regenten. Mandela hatte Glück mit seiner Herkunft. Sein Vater, Gadla, gehörte zur Elite der Tembos, einem Xhosa-sprechenden Stamm, der seit dem 16. Jahrhundert in der Transkei lebt. Er war Häuptling und wurde wegen seiner umfassenden Geschichtskenntnisse im Königshaus der Tembos als Berater geschätzt, obwohl er weder lesen noch schreiben konnte. Mitunter hat man meinen Vater als den Premierminister von Tembuland bezeichnet. Vater Gadla zeugte mit 4 Frauen insgesamt 13 Kinder. Den am 18. Juli 1918 geborenen jüngsten Sohn nennt er Rolihlahla, was umgangssprachlich so viel bedeutet wie Unruhestifter. Erst bei der Einschulung bekam der 7-jährige Rolihlahla einen englischen Namen. Die Lehrerin entschied sich für Nelson. Nelson war 9, als der Vater starb. Die Vormundschaft übernahm der Tembu-König. Ein scharfer Schnitt im Leben Mandelas. Plötzlich lebte er im Wohlstand, wurde wie die Kinder des Königs erzogen, besuchte gute Schulen und beobachtete aus der Nähe, was es heißt, Macht zu besitzen. Meine späteren Vorstellungen von Führerschaft wurden grundlegend beeinflusst durch meine Beobachtungen des Regenten und seines Hofes. Ich verfolgte die Stammestreffen und lernte daraus. Jedem, der ein Tembu war, stand es frei zu kommen, und sehr viele kamen. Zu Pferde oder zu Fuß. Es sprach jeder, der sprechen wollte. Es war Demokratie in ihrer reinsten Form. Und doch entschied am Ende eines Meetings nur einer, der Regent. Er war der erste politische Lehrer Mandelas. Aber für das Mündel Nelson war keine Führungsrolle bei den Tembos vorgesehen. Er sollte, wie einst sein Vater, die Funktion des Beraters übernehmen. Nach dem Abitur begann Mandela an der Universität Fort Hare ein Jurastudium, das er wegen eines Streites mit dem Direktor kurz vor dem letzten Examen abbrach. Es gab großen Ärger mit dem Vormund, der noch größer wurde, als Nelson wegen einer drohenden Zwangsheirat 1941 nach Johannesburg floh. Mittellos schlug er sich durch, bis er den Anti-Apartheidskämpfer Walter Sisulu kennenlernte, der ihn nicht nur in ANC-Kreise einführte, sondern ihm auch eine Anstellung als Anwaltsgehilfe in einer weißen Kanzlei verschaffte. Voraussetzung für ein Jura-Fernstudium an der Universität von Südafrika, das er 1942 mit dem BA abschloss. Der Prozess gegen Mandela im Oktober 1962 wird von landesweiten Protestaktionen begleitet. Free Mandela steht an Häuserwänden und auf Transparenten. Free Mandela skandieren Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude. In seinem Plädoyer für Strafmilderung schildert Mandela dem Gericht noch einmal anschaulich die Entwicklung vom Hirtenjungen in Kunu bis zum Freiheitskämpfer. Er schließt mit den Worten: Ich habe meine Pflicht gegenüber meinem Volk und gegenüber Südafrika getan. Ich habe keinen Zweifel, dass die Nachwelt verkünden wird, dass ich unschuldig war und dass die Verbrecher, die man vor dieses Gericht hätte stellen sollen, die Mitglieder der Regierung sind. Die Richter zeigen sich wenig beeindruckt. Das Urteil lautet 5 Jahre Gefängnis. 3 für Anstiftung zum Streik, gemeint ist die Stay-at-Home-Aktion von 1961, und 2 für das Verlassen des Landes ohne Pass. Es ist eines der härtesten Urteile, das je in Südafrika gesprochen wurde. Nach wochenlanger, zermürbender Einzelhaft wird der Staatsfeind Nummer 1 im Mai 1963 nach Robben Island verlegt. Ein erster Vorgeschmack auf das, was kommen sollte. Der Staat erlässt unterdessen immer neue Gesetze, um den bewaffneten Kampf von Umkhonto we Sizwe zu stoppen. Darunter das 90-Tage-Haftgesetz, das jeden Polizisten befugt, Personen ohne Haftbefehl festzunehmen. Es genügt allein der Verdacht auf ein politisches Vergehen. Und schlimmer noch, die 90-Tage-Haft kann ohne Begründung beliebig verlängert werden. Das Gesetz half mit, das Land in einen Polizeistaat zu verwandeln. Als Folge wurde die Polizei noch brutaler. Gefangene wurden routinemäßig geschlagen und bald hörten wir von Elektroschocks, Erstickungen und anderen Folterarten. Hausarrest wird eingeführt. Die Wiedergabe von Erklärungen gebannter Personen wird verboten. Sabotage, dazu gehört illegaler Waffenbesitz, kann mit Strafen ab 5 Jahren Gefängnis bis hin zur Todesstrafe geahndet werden. Und die droht den Angeklagten im Rivonia-Prozess, den man 1964 in Südafrika und weiten Teilen der Welt mit Spannung verfolgt. Eines Tages wurde das gesamte Oberkommando von Umkhonto we Sizwe verhaftet. Am 11. Juli 1963. Ich weiß das noch so genau, weil ich damals in der Nähe von Rivonia einen Fotoauftrag hatte und Freunde vermuteten, auch ich sei der Polizei bei der Razzia auf der Lilliesleaf Farm in die Arme gelaufen. Ich war zwar kein Mitglied in irgendeiner Organisation, aber ein Sympathisant der Freiheitskämpfer. Und deshalb war ich ziemlich geschockt, als durchsickerte, dass die Polizei massenhaft Dokumente und Papiere sichergestellt hatte, die darauf hinwiesen, dass der ANC offenbar einen Guerillakrieg in Südafrika plante. Right from the start, from the time of our arrest, when the police arrested, they said, we have got enough evidence to hang you. To sentence you to death. Vom ersten Tag unserer Haft an sagten sie, dass sie genügend Beweise hätten, um uns zu hängen. So they said, give us information. Sie wollten Informationen und versprachen dafür Freiheit. And of course we refused to give them information. And when we saw our lawyers, und als wir unsere Verteidiger zum ersten Mal sahen, sagten sie dasselbe. Wir müssten mit dem Todesurteil rechnen. The expectation is death. Der sogenannte Rivonia-Prozess, der am 9. Oktober 1963 beginnt, soll der bedeutendste Prozess in der Geschichte Südafrikas werden. Auch die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Nadine Gordimer, die seit ihrer Jugend eine Anhängerin des ANC ist, verfolgt die Verhandlungen gespannt. And I feared terribly. We all did, that they would get the death. Und ich war dabei, als Madiba, also Mandela, seine berühmte Rede hielt. Dass er die Hoffnung habe, die Freiheit noch zu erleben, aber dass er auch darauf vorbereitet sei, dafür zu sterben. But if necessary, I am prepared to die for it. This is, if you hear that from somebody, if you're there, not on TV, not listening to it on radio, you never forget it. Und wenn man so etwas hört, nicht im Fernsehen oder Radio, sondern wenn man dabei ist, dann vergisst man das nie mehr. I have fought. against white domination. And I have fought against black domination. Ich habe gegen weiße Vorherrschaft gekämpft und ich habe gegen schwarze Vorherrschaft gekämpft. Ich habe das Ideal der Demokratie und der freien Gesellschaft hochgehalten, in der alle Menschen in Harmonie und mit gleichen Möglichkeiten zusammenleben. Es ist ein Ideal, für das ich lebe und das ich zu erreichen hoffe. Doch wenn es sein soll, so bin ich auch bereit, dafür zu sterben. If it needs be, it is an ideal, for which I am prepared to die. Nach mehrmonatiger Prozessdauer folgt am 12. Juni 1964 die Urteilsverkündung. Relativ leise fällt das Wort lebenslänglich. Die meisten von uns haben es erst gar nicht verstanden, auch die Zuschauer und unsere Familien nicht. Most of us didn't hear, but Dennis heard it. And the people in the court couldn't hear. The spectators, our families. Aber Dennis hatte es gehört und er schrie. So Dennis shouted to them, life. Leben. So everybody was happy. Everybody was relieved. Jeder war glücklich, jeder war erleichtert. Es war wie ein kollektiver Seufzer der Erleichterung, dass wir nicht sterben würden. Es war für uns eine Freude, eine richtige Freude, dass wir weiterleben können. Weil zum Leben gibt es Hoffnung. Und war wir ganz sicher, dass Apartheid nicht halten können. Es war solch ein absurdes System. Es muss zusammenbrechen. Und es hat. Es hat zu länger Zeit gedauert, aber zum Ende ist es gekommen. And then, of course, he went to prison, as you know, onto Robben Island. Und dann gingen sie nach Robben Island. Er war immer bei uns, obwohl er da draußen auf dieser Insel im Meer war. Aber er war immer bei uns. Ich bin keine Mystikerin. Aber irgendwie gelangten Botschaften nach draußen, die den Leuten Mut machten und sie anspornten, weiterzumachen. Physisch war er hinter Mauern. Aber er ist clever. Und er nutzte mutig jede Chance, die sich ihm bot, um mit den ANC-Führern draußen in Verbindung zu bleiben. Für die Verurteilten beginnt mit der Verlegung auf die Gefängnisinsel Robben Island ein neues Leben. Robben Island ist ein unwirtlicher Ort im kalten Atlantischen Ozean, etwa 10 Kilometer von Kapstadt entfernt. There were about 30 of us who were completely isolated. 30 von uns wurden komplett von den anderen Gefangenen abgeschottet. Wir lebten in Einzelzellen. Die waren sehr klein. Very small. Mit 3 Schritten konnte ich meine Zelle der Länge nach durchmessen. Wenn ich mich hinlegte, konnte ich mit den Füßen die Mauer fühlen und an der anderen Seite stieß mein Kopf an die Betonwand. Unsere Bettunterlage bestand aus einer einzigen Sisal oder Strohmatte. Später erhielten wir noch eine Filzmatte, die wir auf die Sisalmatte legten, um es etwas weicher zu haben. In jail, there was apartheid. Apartheid gab es sogar im Gefängnis. Like Mandela and others. They had to wear short trousers. Mandela und andere mussten kurze Hosen tragen. We were given long trousers. Uns wurden lange Hosen gegeben. Food. Das Essen. Mandela and them got less. Mandela und die sugar. Anderen bekamen weniger Zucker. Less meat. Weniger Fleisch. Less fish. Und weniger Fisch. Than us. The black, like Mr. Mandela, they did die not Schwarzen get bread. Bekamen kein Brot. We got bread. Uns gaben sie Brot. So was apartheid even in prison. Als D-Gruppe Gefangener durfte ich alle 6 Monate nur einen Besucher empfangen. Nur einen Brief schreiben und einen erhalten. Ich empfand dies als eine der unmenschlichsten Restriktionen des Gefängnissystems. Von der Familie schlechte Nachrichten zu erhalten, ist schlimm. Gar nichts zu hören, ist für einen Gefangenen aber noch viel unangenehmer. We were working together, the 30 of us. All the 7 Rivonia people. Wir haben zusammen gearbeitet. Wir arbeiteten mit Hacke und Schaufel im Steinbruch. Jeden Tag bluteten unsere Hände und wir hatten Blasen, weil niemand von uns jemals so etwas gemacht hatte. Aber wir gewöhnten uns daran. Und als wir uns daran gewöhnt hatten, wollten wir nur noch raus. Wir wollten raus aus den Zellen und miteinander sprechen. Das funktioniert im Laufe der Jahre immer besser. Ich könnte kaum sagen, was wir im Steinbruch mehr produzierten. Kalk oder Gespräche. Ständig waren wir in politische Debatten verwickelt. Einige Debatten waren an einem Tag erledigt. Andere wurden über Jahre hin erörtert. vor allen Dingen über die sogenannte nationale Frage, die Frage der Beziehungen zwischen sogenannten Rassen und ethnischen Gruppen, so weiter. Neville Alexander ist heute Professor an der Universität in Kapstadt. Das war eine Diskussion. Er behauptet übrigens, dass wir diese Diskussion über 31 Tage ununterbrochen geführt hätten. Das stimmt nicht. Es dauerte 2 Jahre. Es war ganz schwierig, mit ihm zu debattieren. Völlige Übereinstimmung aber herrscht zwischen den beiden, wenn es um das Thema Weiterbildung im Gefängnis geht. Wir wollen aus diesem Gefängnis eine Universität machen. Und das haben wir auch gemacht. Ehemalige Gefangene erzählen von Mandelas permanenter Ermunterung, etwas zu lernen, sich etwas zuzutrauen. Er und andere stellen Studiengeld für die völlig Mittellosen zur Verfügung. Aber vor allem stärkt Mandela Hoffnung und Vertrauen. He gave us a hope, confidence. He always said, we are the leaders. You are going to lead us tomorrow. Er sagte immer, ihr seid die Führer von morgen. Er wollte immer, dass die Leute führen sollten. Er wollte sie beteiligen. Er wollte nie die Macht für sich alleine. Er wird nie sterben. Er wird uns immer im Gedächtnis bleiben. Er ist für uns wie ein Messias, der uns aus dem Elend herausgeführt hat. Er war immer positiv, selbst wenn er vom System gejagt wurde. Er hat immer gesagt, wir schaffen es. The hope was always there. We are going to win one day. Diese Zuversicht war immer da. Auch deshalb, weil der bewaffnete Kampf immer intensiver wurde. Aber wichtig war auch die Solidarität der Welt. Aber es sind in jenen Tagen oft die kleinen Dinge, die Mut machen. In Kathradas Hände gelangt 1970 ein Gedicht, das die 16-jährige Schülerin Einki Koch verfasst hat. Eine Afrikanerin aus dem Oranje-Freistaat. Die Schlusszeilen lauten: Gee vir my 'n land waar swart en wit hand aan hand vrede en liefde kan bring in my mooi land. Gib mir ein Land, wo schwarz und weiß Hand in Hand Frieden und Liebe bringen, meinem schönen Land. Wenige Zeilen mit großer Wirkung. Natürlich erschien die Sicherheitspolizei bei den Krochs und in der Schule, um zu prüfen, ob hier eine Terroristin heranwuchs. That poem then found its way to Robben Island. Jenes Gedicht gelangte nach Robben Island. Es wurde dort ins Englische übersetzt. And Ahmed Kathrada, who was Mandela's friend, afterwards said to me that when they read it in jail, they realized if school children are thinking this way, we will be free in our lifetime. Mandelas Freund Ahmed Kathrada erzählte mir später, dass das Gedicht im Gefängnis die Runde gemacht hätte. Und ihnen klar wurde, wenn schon Schüler so denken, dann werden wir noch zu unseren Lebzeiten herauskommen. Einki Koch gehört heute zu den meistgelesenen Autorinnen in Südafrika. Sie erinnert sich noch sehr genau an den Tag, als sie zum ersten Mal eine Abbildung von Mandela sieht. Seit 1962 ist es verboten, Fotos vom Staatsfeind Nummer 1 zu veröffentlichen. We didn't know how he looked like. Everyone knew him, but not really. So I had to compose this poem about this man who is with us everywhere, and yet we know nothing of him. And then about ungefähr einen Monat bevor er entlassen wurde, erhielt ich einen Anruf. Jemand flüsterte: Go to the geh zur Bushaltestelle. The bus stop. There's some T-shirts with Mandela's face. Da gibt es T-Shirts. Auf einigen ist Mandelas Gesicht. So we ran. Wir liefen los. So that was completely illegal to see. Es war total illegal, ein Gesicht abzubilden. And when I arrived, there were already a lot. An der Bushaltestelle waren eine Menge Schwarzer und jemand schob die T-Shirts zur Seite und wir starrten in das Gesicht von Mandela. It was the man. There is the man. And on the back of the T-shirt, und auf dem Rücken des T-Shirts stand: Ich werde gegen die Diskriminierung der Weißen genauso kämpfen, wie ich gegen die Diskriminierung der Schwarzen gekämpft habe. Und dafür würde ich mein Leben geben. Für uns, die wir im Gefängnis saßen, schien die Zeit stillzustehen. Aber für die Außenwelt galt das nicht. Es war vor allem die Black Consciousness-Bewegung, die in den frühen 70er Jahren erheblich dazu beitrug, das Selbstwertgefühl der schwarzen Bevölkerung zu stärken. Der Schüleraufstand von Soweto im Juni 1976 war Ausdruck und Folge dieses stetig wachsenden Selbstbewusstseins. Hinzu kam die Wut über den immer brutaler reagierenden Staat. Was damals in Soweto passiert ist, hat mich ganz stark an Sharpeville erinnert. Diesmal aber protestierten vor allem Schüler und Studenten, und zwar gegen die Einführung von Afrikaans als Unterrichtssprache in wichtigen Fächern. Es stimmt, sie waren viel militanter als die Leute in Sharpeville. Es flogen massenhaft Steine, aber das war noch lange kein Grund, auf die Kinder zu schießen. Gleich am ersten Tag wurde ein 12-jähriger Junge getötet. Die Unruhen im Land nahmen zu. Sie dauerten Monate. Insgesamt gab es bei den Aufständen mehr als 500 Tote und rund 4000 Verletzte. Etwa 6000 Leute wurden inhaftiert. Zu den Opfern polizeilicher Willkür gehört auch Winnie Mandela. Seit der Inhaftierung ihres Mannes wird sie ständig überwacht, verhört, wegen Lappalien angeklagt, vorübergehend verhaftet oder monatelang ins Gefängnis gesteckt, unter Hausarrest gestellt und schließlich in die Provinz verbannt. Nur zweimal im Jahr darf Winnie ihren Mann auf Robben Island besuchen. 30 Minuten lang. Berührungen sind nicht möglich. Eine Glasscheibe trennt das Paar. Unsere Beziehung hatten wir aus der Distanz zu pflegen, unter den Augen von Menschen, die wir verachteten. Erst 1984, Mandela ist inzwischen in das Hochsicherheitsgefängnis nach Paul's Moor in der Nähe von Kapstadt verlegt worden, wird auf Druck des Internationalen Roten Kreuzes ein sogenannter Kontaktbesuch genehmigt. Ich küsste und umarmte meine Frau zum ersten Mal in all den vielen Jahren. Das war ein Moment, von dem ich tausendmal geträumt hatte. Ich hielt sie scheinbar eine Ewigkeit in den Armen. Wir waren still und nur unsere Herzen klopften. Ich wollte sie eigentlich überhaupt nicht loslassen. Es war 21 Jahre her, seit ich auch nur die Hand meiner Frau berührt hatte. Unter dem Druck der zunehmenden politischen Unruhen im Land und internationaler Wirtschaftssanktionen stellt die Regierung Botha Ende Januar 1985 zum ersten Mal die Freilassung aller politischen Gefangenen in Aussicht. Voraussetzung sei der Verzicht des ANC auf Gewalt als politisches Instrument. Das heikelste aller Themen. 1988 beginnen Geheimgespräche zwischen Regierungsvertretern und dem prominenten Gefangenen Mandela, der inzwischen in Paul's Moor eine Drei-Zellen-Suite bewohnt und in den Genuss von Ausführungen kommt. Vielleicht sollte ich mich so an die Freuden kleiner Freiheiten gewöhnen, dass ich zu Kompromissen bereit wäre, um völlige Freiheit zu erlangen. Nach intensiven Gesprächen zwischen Mandela und einem von der Regierung zusammengestellten Komitee werden am 10. Oktober 1989 8 der engen Vertrauten von Mandela, darunter Walter Sisulu und Ahmed Kathrada, freigelassen. Ich konnte mich von ihnen verabschieden. Es war ein gefühlsgeladener Augenblick, aber ich wusste, dass es auch für mich nicht mehr lange dauern würde. 4 Monate darauf, am 10. Februar 1990, kündigt Ministerpräsident de Klerk im Parlament Mandelas Freilassung an. In pursuance of my opening address to Parliament, I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster Prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m. Mandelas Wagen bahnt sich am Nachmittag des 11. Februar 1990 nur mit Mühe einen Weg durch die jubelnden Massen. Es beginnt schon zu dunkeln, da spricht er endlich. Ein Moment, auf den die meisten Anwesenden 27 Jahre gewartet haben. I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here today. Ihr, das Volk, habt es mit euren Opfern ermöglicht, dass ich jetzt hier stehe. Mandelas Bescheidenheit kommt nicht bei allen Zuhörern gut an. Die einen sehen darin eine wohlkalkulierte Pose. Die anderen aber wollen ihn als Messias vereinnahmen, als gottgesandten Erlöser. Auf ihn projizieren sie ihre Hoffnungen. Ngaphandle kokuthi ubomi bam obuzayo busezandleni zenu. Am Ende löst der Mensch Mandela seinen Blick von den vorgefertigten Formeln auf dem Papier. Er wird eins mit seinem Volk, als er auf Xhosa ruft: Comrades, die mir verbleibenden Jahre lege ich in eure Hände. Nelson Mandelas neues Leben beginnt turbulent und kräftezehrend. Alle wollen ihn sehen, reden hören, anfassen. Er tourt durch das Land, nimmt an Versammlungen teil und Pressekonferenzen, gibt Interviews und unternimmt lange Auslandsreisen. Dabei legt er unermüdlich die Finger in die vom Apartheidsregime gerissenen Wunden. My return to Soweto fills my heart with joy. At the same time, I also return with a deep sadness, sadness to learn that you are still suffering under an inhuman system. Freude und Trauer bewegen ihn bei seiner Rückkehr nach Soweto. Trauer deshalb, wie er sagt, weil das Volk noch immer unter einem unmenschlichen System leidet. Wohnungsknappheit, Schulkrise, Arbeitslosigkeit und Kriminalität. Mandela kündigt im Namen des ANC die Fortführung des bewaffneten Kampfes an, solange die Gewalt des Regimes nicht aufhört. The ANC will pursue the armed struggle against the government as long as the violence of apartheid continues. Aber er versäumt es nie, gleichzeitig zur Mäßigung aufzurufen. Aktionen gegen die Regierung ja, aber mit Augenmaß. Allein disziplinierte Massenaktionen würden den Erfolg garantieren. Afrika! Maibuye! Amandla! Bis zur Wahl im April 1994 steht das Land viele Male am Rande eines Bürgerkrieges. Die ultrarechten Weißen müssen in die Schranken gewiesen werden, die nationalistischen Exzesse der Zulus gestoppt und die noch immer kampfbereiten Kräfte bei Umkhonto we Sizwe davon überzeugt werden, dass der Aufbau eines neuen Südafrika friedlich verlaufen muss, will man dem Land nicht irreparable Schäden zufügen. Und es muss der weißen Mitte die Angst vor einer Herrschaft der Schwarzen genommen werden. The whites must be reassured that the realization of that demand will not lead to domination of whites by blacks. After all, our policy is clearly set out in the Freedom Charter. Mit dem ANC wird es keine Herrschaft der Schwarzen über die Weißen geben, betont Mandela schon kurz nach seiner Freilassung in einem Fernsehinterview. Und er weist darauf hin, dass die Schwarzen sehr wohl zu schätzen wüssten, was die eingewanderten Europäer für das Land geleistet hätten. We have ceased to think in terms of color. We are thinking in terms of South Africans. And of course, Europeans form a very important part of this population. George Johannes, heute Gesandter an der südafrikanischen Botschaft in Berlin, koordinierte während der Wahlkampagne 1994 die Aktivitäten des ANC. Seiner Meinung nach verstand es Mandela hervorragend, den Weißen die Angst vor der Zukunft zu nehmen. He brought a sense of trust into the white people to say, don't worry, nothing will happen to you. Er machte deutlich, was der Begriff Kampf beinhaltete. Es sei kein ethnischer Kampf, schwarz gegen weiß. Es sei ein Kampf gegen das böse System der Apartheid, das längst als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelte. Und als er den Weißen gewisse Zusicherungen machte, waren sie ganz glücklich mit ihm, akzeptierten ihn und konnten sich ihn sogar als Präsidenten vorstellen. Am 27. April 1994 wird Mandela zum Präsidenten gewählt. Am 10. Mai in Pretoria vereidigt. Ein bewegender Tag für alle, die jahrzehntelang für ein demokratisches, nicht rassistisches Südafrika gekämpft haben. Oh, that is an unforgettable occasion. In Pretoria. Es war ein unvergessliches Ereignis. Thousands of people were there. Tausende nahmen teil. Leaders from all over the world were there. Regierende aus der ganzen Welt waren da. And, yes, it was unforgettable. When during the ceremony, when the jet planes flew over. Und als dann während der Zeremonie Kampfjets über uns hinwegflogen, da guckten die Leute nach oben und konnten sagen: These planes are our plane. Diese Flugzeuge sind unsere Flugzeuge. Es sind unsere Soldaten. So that was a very, very important moment in our life. Es sind nicht mehr länger die Soldaten eines weißen Afrikaners. Es sind südafrikanische Soldaten. Es war ein sehr wichtiger, ein sehr bewegender Moment in unserem Leben. No longer the soldiers of white South Africa. They are soldiers of South Africa. So that was a very important occasion in our life, very emotional occasion in our lives. We suffered. Wir haben gelitten. A lot of people died in the struggle. Eine Menge Leute sind gestorben während des Kampfes. But in the end, we were victorious. We won. Aber am Ende haben wir gesiegt. That is the important message. Das ist die wichtige Botschaft. Das war die eine Botschaft. Die andere hieß Vergebung, Versöhnung. Bitterness, Bitterkeit, hatred, Hass, revenge, Rache. Those are negative emotions. Das sind negative Gefühle. If you go out of prison hating the white, you suffer. Wenn du mit Hass auf die Weißen das Gefängnis verlässt, dann leidest du darunter, nicht der Weiße. If I hated you because you're white, you're not going to suffer. I'll suffer. We will be free. Wer meint, 27 Jahre im Gefängnis seien vergeudete Lebenszeit, der irrt. Meint der ehemalige Erzbischof von Kapstadt, Desmond Tutu. Many people say 27 years is a waste of time, and I say no. The 27 years were very important and necessary. Die 27 Jahre seien wichtig und notwendig gewesen. In dieser Zeit habe sich Nelson Mandela von einem wütenden jungen Mann zu einem verständnisvollen Menschen entwickeln können. Nach seiner Entlassung konnte er von Vergebung sprechen. In den 60ern hätte er geschossen. Die 27 Jahre geben ihm Glaubwürdigkeit, die er auf anderem Wege nie erreicht hätte. And also the 27 years gave him a credibility that you don't get easily any other way. Mandela nutzt seine Glaubwürdigkeit und gründet 1996 die Truth and Reconciliation Commission, die Wahrheits- und Versöhnungskommission, deren Vorsitz Desmond Tutu übernimmt. Die Opfer des Apartheid-Systems sollen vor der Kommission über ihre Leiden sprechen, die Täter eine Chance bekommen, Reue zu zeigen und dafür Vergebung erfahren. Symbolisch sei das ein wichtiger Gedanke gewesen, glaubt Neville Alexander. In dem Sinne, dass durch ihn, in seiner Person, konnten schwarze Menschen, schwarze Südafrikaner und weiße Südafrikaner tatsächlich daran glauben, dass es möglich ist, eine einheitliche Nation in Südafrika zu bilden. Und historisch gesehen sei die Kommission wichtig gewesen, weil die Opfer von Folter und Ausbeutung zum ersten Mal die Gelegenheit gehabt hätten, in ihren eigenen Sprachen ihre leidvollen Erfahrungen der Welt mitzuteilen und damit aus der Verstummung heraustreten konnten. White together. Meine Eltern gehörten zu den Ängstlichen im Land. Meine Mutter wollte zum Beispiel sofort zu meiner Schwester nach England ziehen, als klar war, dass der ANC die Wahlen gewonnen hatte. Aber irgendwie haben Mandelas Ausstrahlung und was er sagte, ihr die Angst genommen. Besonders begeistert war sie, als der Präsident kurz nach seiner Amtsübernahme die Witwen früherer Apartheidführer und schwarzer Aktivisten zu einem gemeinsamen Essen eingeladen hat. Ich glaube, es waren 17 Frauen, Schwarze und Weiße. He is such an incredible man. He does the most unexpected things. And the meaning of tolerance, I think, is exemplified in him. Er sei unglaublich in seiner Art, meint Nadine Gordimer. Er mache oft genau das, was man gerade nicht erwartet. Er sei die personifizierte Toleranz. When at the turn of the century, and I was asked, as many people were, als ich zur Jahrtausendwende gefragt wurde, wer war der bedeutendste Mensch im vergangenen Jahrhundert, zögerte ich mit der Antwort nicht lange. Mahatma Gandhi and Nelson Mandela. Mit einem winzigen Vorsprung für Mandela. He is to me, as a last word, the ultimate human being. Er ist für mich, und das möge mein letztes Wort sein, der ultimative Mensch. I'm always thinking that Mandela is our best face. Ich denke immer, Mandela ist das beste Gesicht, der beste Teil von Südafrika. Nie zuvor hat dieses Land etwas so Wunderbares hervorgebracht wie ihn. Er hat uns eine Vorstellung davon vermittelt, wie gut und schön wir sein können. So entzweit wir auch waren und noch immer sind, so verarmt und so verletzt wir noch immer sind. Eine ruhmreiche Amtszeit lang haben wir alle geglaubt, dass wir das Beste von dem, was in uns steckt und möglich war, gegeben haben. In der Politik gelingt Mandela der Spagat zwischen Hartnäckigkeit und Kompromissbereitschaft, zwischen emotionaler Wärme und kühlem Kopf, zwischen Vergeben und Nicht-Vergessen. Über Mandelas Privatleben aber steht zunächst kein glücklicher Stern. Seine Ehe ist zerrüttet. Winnie ist straffällig geworden und untreu. Im April 1996 wird das Paar geschieden. So that was a great sorrow and disappointment to him. Das war für ihn ein großes Leid und eine Enttäuschung. He had to overcome his personal grief. Und dann musste er erneut seinen persönlichen Kummer überwinden, denn er gehört uns, dem Volk, der Bewegung. He belonged to the black majority fighting for their freedom. Er gehört der schwarzen Mehrheit, die für Freiheit kämpft. So musste er seine persönlichen Gefühle beiseite lassen und wieder in die Hülle des Führers schlüpfen. And we have all been his friends, absolutely thankful and delighted. That he met Grasser Machel. Alle seine Freunde waren entzückt und dankbar, dass er Grasser Machel getroffen hat. Er ist glücklich mit ihr und sie sorgt für ihn. I don't know whether you know the famous story of what he said when they married. Ich weiß nicht, ob Sie die berühmte Geschichte kennen, was er sagte, als sie heiraten wollten. She decided to keep her name Machel. She's Grasser Machel. She's not Mrs. Mandela. Sie sagte, sie wolle nicht Mrs. Mandela heißen, sondern Grasser Machel bleiben. Natürlich kamen Madiba jetzt alle zu Madiba und sagten: Mr. Mandela, how do you feel about your wife refusing to take your name? Mr. Mandela, was sagen Sie dazu, dass Ihre Frau sich weigert, Ihren Namen anzunehmen? I'm so relieved she didn't ask me to become Mr. Machel. Und er sagte in seiner wunderbaren Art: Ich bin so erleichtert, dass sie mich nicht gefragt hat, ob ich Mr. Machel werden möchte. Now, he's always had a wonderful sense of humor. Mandela, Mandela, Mandela, Mandela says freedom now. Show us the way to freedom in this land of Africa. Mandela, Mandela, Mandela. Nelson Mandela, vom Freiheitskämpfer zum Friedensstifter. Ein Feature von Ursula Voss. Es sprachen Gerhard Garbas, Leslie Malton, Werner Wölbern, Ulla Evrar, Ingeborg Kalweit, Uli Plessmann, Stefan Benson und Christoph Banzer. Technische Realisation Jutta Liedemit, Birgit Gall und Ole Halver. Regie Nikolai von Koslowski. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Saarländischen Rundfunk, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und Radio Bremen. 2008.